Hi, people! Hey, Leute! How are you doing today? Wie geht es euch heute? Do you know, once we really understand how God works, wenn wir einmal wirklich verstehen, wie Gott arbeitet, that he will never force himself into our hearts to have this special place, dass er sich nie in unser Herz hineindrängt, um diesen speziellen Platz zu haben, we learn to live with a healthy fear of God and with a sense of an awesome responsibility. Lernen wir, mit einer gesunden Gottesfurcht zu leben und mit dem Gefühl der großartigen Verantwortung. Do you know, when I was a young man, als ich ein junger Mann war, I had a very clear understanding, hatte ich ein sehr klares Verständnis, that Christian life is not a sprint, it's a marathon. Dass das christliche Leben kein Sprint, sondern ein Marathon ist. God actually spoke to me through a Bible verse in Ecclesiastes that I don't know where it is, but I know it's there. Gott sprach eigentlich durch einen Bibelvers zu mir, der im Prediger steht. Ich weiß nicht, wo er steht. Ich weiß, dass er dort steht. Open Ecclesiastes 9, verse 4, Daniel, please, and see what it says. Daniel, bitte öffne Prediger 9, Vers 4 und schau, was drin steht. The Bible says that there is more hope for a living dog than for a dead lion. Die Bibel sagt, dass es mehr Hoffnung gibt für einen lebendigen Hund als für einen toten Löwen. You know, and I was a young man and God really spoke to me through this scripture. Als ich ein junger Mann war, sprach Gott tatsächlich zu mir durch diese Schriftstelle. He said, Reinhard, as long as there is life in you, you are still running your race. Er sagte, Reinhard, solange Leben in dir ist, rennst du immer noch dein Rennen. It doesn't matter if you feel just like a dog and not like a strong lion. Es spielt keine Rolle, ob du dich nur wie ein Hund fühlst und nicht wie ein starker Löwe. The day will come where it's over and then you will be like the dead lion, there's no more hope. Der Tag wird kommen, wo es vorbei ist und dann wirst du wie der tote Löwe sein, da wird keine Hoffnung mehr da sein. As long as you're alive, remember Reinhard, there is hope to finish your race well. Solange du lebst, erinnere dich Reinhard, gibt es Hoffnung, dass du dein Rennen gut zu Ende bringst. So God began to speak to me not to finish my life before I finished my race. So fing Gott an zu mir darüber zu sprechen, dass ich mein Leben nicht beende, bevor ich das Rennen zu Ende gemacht habe. So I've made this decision in my own heart decades ago. So machte ich diese Entscheidung in meinem Herzen vor vielen Jahrzehnten. That Christian life is a marathon, it's not a dass das christliche Leben ein Marathon ist, nicht ein Sprint. There are so many reasons I had so many times to quit. Es gab so viele Gründe, ich hätte so oft aufgeben können. So many temptations to stop what I'm doing and pursue other things. So viele Versuchungen, damit aufzuhören, was ich tue und dann andere Dinge zu tun. But I made the decision that I will run my marathon with God until the finish line. Aber ich machte die Entscheidung, den Marathon mit Gott bis zur Ziellinie zu rennen. And I will run it well. Und ich will es gut rennen. So look, here is the important key. Hier ist der wichtige Schlüssel. Are you willing every day until the end of your life to give the Lord a special place in your heart? Bist du gewillt, bis zum Ende deines Lebens jeden Tag dem Herrn den speziellen Platz in deinem Herzen zu geben? Look, you have to give the Lord this special place. Schau, du musst dem Herrn diesen speziellen Platz geben. Look what Galatians 6 verse 14 tells. Schau, was Galater 6 Vers 14 sagt. I mean, Paul uses very strong words. Paulus braucht ein sehr starkes Wort. He says, but God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Er sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Look at that. Schau das an. Paul says, there's only one boasting and that's Christ. Paulus sagt, dass er sich nur Christus rühmt. And the cross. Und das Kreuz. He always must have this special place in my heart. Er muss immer diesen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Listen, my friends, I'm 60 years old, basically. Hör zu, meine Freunde, ich bin 60 Jahre alt. Walked with Jesus for such a long time. Ich lebte so lange mit Jesus. But every day more, I realize that life makes no sense if it's about me. Aber jeden Tag realisiere ich mehr, dass das Leben keinen Sinn macht, wenn es um mich geht. My ministry, my Brazilian Kids Care, my School of the Prophetic and Supernatural, my makes no sense. Und meinen Dienst, mein Brazilian Kids Care, meine Schule der Prophetie und des Übernatürlichen, mein, es macht keinen Sinn. The only way life makes sense is if Christ has this separated place in my heart. Das Einzige, wie das Leben Sinn macht, ist, wenn Jesus einen speziellen Platz in meinem Herzen hat und er diesen Platz ganz hat. Every day I meditate and I declare over myself Galatians 2:20. Jeden Tag meditiere ich und deklariere über mir selber Galater 2:20. Today I did it 5 times. Heute tat ich es 5 Mal. I was driving in my car. Ich fuhr in meinem Auto. I had to take some friends to some place. Ich brachte Freunde an einen Ort. And when I dropped them off. Und als ich sie abgesetzt hatte, I was with tears down my eyes. I was saying, Reinhard, you are crucified with Christ. Hatte ich Tränen in den Augen und ich sagte, Reinhard, du bist mit Jesus gekreuzigt. You are not alive. Du lebst nicht mehr. Christ lives in you. Christus lebt in dir. Remember, Reinhard. Erinnere dich, Reinhard. The life that you now live in your flesh, which means in your human body. Das Leben, das du jetzt lebst in deinem Fleisch, was im menschlichen Körper bedeutet. You only can live it by faith in the Son of God. Kannst du nur im Glauben an den Sohn Gottes leben. Who loved you and gave himself for you. Der dich geliebt hat und sich selbst für dich hingegeben hat. Remember, Reinhard. Otherwise life makes no sense. Erinnere dich, Reinhard, anders macht das Leben keinen Sinn. Do you know there is a daily war going on in all of our life? Weißt du, es gibt einen täglichen Kampf, der in unserem Leben tobt. In fact, I don't even believe it's a daily war, it's an hourly war. It's moment by moment. Tatsächlich glaube ich nicht, dass es ein täglicher Kampf ist, sondern es ist ein stündlicher Kampf. Moment um Moment. What's the war? Was ist der Kampf? No, it's not the spiritual warfare and the devil and the demon. Nein, es geht nicht um geistliche Kampfführung, um den Teufel und Dämonen. Do you know, I just talked to somebody recently who said that every time he did something for God or God did something through him, he had this terrible backache and he couldn't walk and stuff. Weißt du, kürzlich sprach ich mit jemandem, der mir sagte, dass jedes Mal, wenn er etwas für Gott tat oder Gott etwas durch ihn tat, er schreckliche Rückenschmerzen hatte und nicht gehen konnte. About the spiritual resistance. Er sprach über geistliche Resistenz. When I told him about the finished work of the cross, the enemy is defeated, he's never had this problem again. Dann erzählte ich ihm vom vollbrachten Werk am Kreuz. Der Feind ist besiegt und er hatte dieses Problem nie mehr. So what's the war? Was ist also der Kampf? The war, every moment of every day, is about your heart. Der Kampf in jedem Moment und täglich ist der Kampf in deinem Herzen. Everything is about my heart. Alles dreht sich um mein Herz. More than any other thing. Mehr als alles andere. With every single diligence, guard your heart. Mit jeder Sorgfalt bewahre dein Herz. Out of it flow the fountains of life. Denn daraus fließt das Leben. Peter never said, sanctify the Lord God in your life. Petrus sagte nie, heilige den Herrn in deinem Leben. He said, sanctify the Lord God in your heart. Er sagte, heilige den Herrn Gott in deinem Herzen. Trust me. Vertraue mir. Most things that we think are about money or about relationships or about career or about ministry or about this, that and the other. Die meisten Dinge, die wir denken, dass sie sich um Geld, Beziehungen, Karriere, Dienst und dies und das drehen. Are in reality all about our heart. Drehen sich in Realität um das Herz. All about our heart. Es dreht sich alles um das Herz. You know, once we understand that, weißt du, wenn wir das einmal verstehen, we know, wissen wir, that when God says, sanctify the Lord God in your heart, dass wenn Gott sagt, heilige Gott in deinem Herzen, he's not giving us a commandment, but an invitation. Er uns keinen Befehl gibt, sondern eine Einladung. And those who accept this invitation are going to have an extraordinary abundant life, independent from any circumstance. Und diejenigen, die diese Einladung annehmen, werden ein Leben in außergewöhnlichem Reichtum haben, unabhängig von jedem Umstand. You know, I've decided, weißt du, ich habe entschieden, that I will spend more times in fasting and prayer than I ever have in my life. Dass ich mehr Zeit im Fasten und Gebet verbringen will, als ich es je tat. For 2 reasons only. Nur aus 2 Gründen. Intimacy with Jesus and always go and look carefully into my heart. Intimität mit Jesus und damit ich immer vorsichtig mein Herz erforschen kann. And fix what needs to be fixed. Und das tue, was getan werden muss. Have you sanctified the Lord in your heart? Hast du den Herrn in deinem Herzen geheiligt? We'll talk more about this later. Wir werden später mehr darüber sprechen.